1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht. Ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten, live im Radio und live im Fernsehen. 0800 220 50 50, die Telefonnummer, die kostenfreie für euch. Und E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Mein erster Anrufer ist ein Mensch, der heißt Dilek. Ist das richtig? Ja, genau. Ah, eine Frau, 21 Jahre alt. Genau. Hallo Dilek. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Um was geht's bei dir? Ja, also ich habe in den letzten 2 Jahren eigentlich eine ziemlich, wie soll man sagen, mit Höhen und Tiefen Lebensentwicklung gemacht. Also es hat vor 2 Jahren angefangen. Ich habe da einen jungen Mann kennengelernt. Mhm. Um das vielleicht kurz mal zu erklären, ich bin ursprünglich Türkin, mhm. aber in Berlin geboren, in Berlin aufgewachsen. Und ja. Dieser junge Mann war damals aus dem Libanon, also Libanese. Mhm. Und es hat jetzt ganz harmlos angefangen. Wir haben uns getroffen, wir haben uns verliebt, sind öfter mal miteinander ausgegangen. Und ich glaube, wir hatten vielleicht damals wirklich erst, wir waren 3-4 Monate zusammen. Und ja, ich bin schwanger geworden, unerwartet, sehr plötzlich. Mhm. Und ja, es war sehr schlimm, weil unsere Familien haben das natürlich erfahren. Sowas kann man nicht lange geheim halten. Ja. Und in meiner Kultur schickt es sich einfach nicht, erstens unverheiratet überhaupt Sex zu haben. Ja. Und dann auch noch unverheiratet schwanger zu werden von einem Mann, der nicht des gleichen Landes angehört. Mm, mm. Also Türken legen da schon wirklich sehr viel Wert drauf. Ja. Wie ging das denn dann weiter? Musstest du dich von dem Mann trennen? Nee, ich musste ihn heiraten. Du musstest ihn heiraten? Ja, ich musste. Wer hat das gesagt, dass du ihn heiraten musst? Das haben meine Eltern und seine Eltern beschlossen. Ah ja, wolltest du ihn auch heiraten? Ich sagte, es war halt genug für eine anfängliche Liebe oder einen Flirt, aber ja. Die Liebe war einfach nicht genug aufgebaut. Und man kannte sich natürlich nach 2-3 Monaten nicht ausreichend, um zu sagen, ich will diesen ja. Menschen heiraten. Da meldet sich der kleine Mann oder die kleine Frau im Hintergrund, oder? Ja, mein kleiner Sohn. Das ist das Resultat. Ich höre es, ja, ich höre es. Das Resultat ist jetzt aber dann schon 2 Jahre alt, ne, ungefähr? Ja, bald. Bald, mhm. Also es hat eigentlich wäre es... Eigentlich hättest du ihn nicht geheiratet, wenn da kein Druck ausgeübt worden wäre und wenn du nicht schwanger geworden wärst. Nee, ich glaube absolut nicht. Aber du hast, absolut ihr habt nicht. Dann geheiratet. Ja, ich war in diesem Moment die Schande der Familie. Verstehe. Wie gesagt, türkisch unverheiratet. Mhm. Und du bist heute noch mit diesem Mann verheiratet? Ja, leider. Leider? Warum leider? Was ist schlecht an der Ehe? Auf dieser Liebe halt, die wirklich normal angefangen hat. Wo wir auch früher kleine Zärtlichkeiten wie ganz normale Paare miteinander ausgetauscht haben, mhm. Frühstück im Café oder mhm. gemeinsame Disco-Besuche, Freunde und so weiter, entwickelte sich immer mehr ein Machtspiel. Also wirklich, es hatte nichts mehr mit Liebe zu tun, es hatte nichts mehr mit Ehe zu tun, mhm. es ist nur noch Dominanz. Wer übt denn jetzt die Macht aus? Ja, definitiv. Eher definitiv. Wie merkst genau. du das? Es hat mit Kleinigkeiten angefangen. Wie gesagt, ich hatte halt bei meinen Eltern, obwohl ich türkische Hintergründe habe, wirklich sozusagen alle Freiheiten. Mhm. Ich musste kein Kopftuch tragen. Es war auch okay, wenn ich zur Disco gehe. Ich hatte meine Wohnung, meinen Führerschein, also mhm. ganz normal. Ja. Und am Anfang hatte ich das bei ihm auch. Bis zur Hochzeit und dann war es wirklich, wenn ich gesagt habe, Schatz, ich gehe meine Mama besuchen. Hm. Nein, es ist 18 Uhr oder 19 Uhr, eine Frau hat nach 18 Uhr das Haus nicht zu verlassen und ohne, ja, und dann ohne Kopftuch und andere Männer könnten dich angucken und... Das heißt, du musst heute, wenn du nach draußen gehst, ein Kopftuch tragen? Wenn ich rausgehe, ist es ein sehr, sehr, sehr, sehr seltener Fall, weil mittlerweile... Ob du es mir glaubst oder nicht, ich weiß kaum, wie Tageslicht aussieht. Weil er dich nicht rausgehen lässt? Genau, ich darf nicht zum Einkaufen raus. Fahrt ihr denn gemeinsam einkaufen oder kauft ihr alleine ein? Er tut das alles alleine. Er macht das alleine? Du sitzt dann zu Hause? Also er sperrt dich quasi zu Hause ein? Ja, ich habe keinen Hausschlüssel mittlerweile mehr. Was ist denn mit deiner Familie? Darfst du deine Familie auch nicht besuchen, deine Eltern? Ich habe versucht, Hilfe bei meiner Familie zu finden, habe ihn natürlich auch mehrere Mal verlassen, habe meinen Sohn gepackt, meine Sachen. Und meine Eltern sind halt irgendwie das Nächste, was ich habe, bis zu meinen Eltern. Und als ich zu meiner Mutter gefahren bin, hat sie mich natürlich aufgenommen im ersten Moment und hat mir dann gesagt, was ich bei ihr suche. Ich bin eine verheiratete Frau und das ist ganz normal, dass ein Mann sich seiner Frau so gegenüber benimmt. Ach, das heißt, du hast keine Hilfe bei deiner Mutter gefunden? Nein, ich bin wirklich hilfesuchend hin und habe wirklich auf einen Rat gehofft. Oder ja, klar. Auf einen Trost oder etwas. Und das Einzige, was meine Mutter mir zu entgegnen hatte, ist, dass ich eine Frau bin und mich meinem Mann zu unterwerfen und zu fügen habe. Das ist hart. Ja. Hat der Mann, als du dann zurückgekommen bist, da war der wahrscheinlich sehr wütend, dass du abgehauen warst vorher. Hat er dich geschlagen? Ja. Schlägt er dich oft? In solchen Situationen, ja. Ich versuche, es wirklich aus dem Weg zu gehen, indem ich ihm seinen Willen lasse und versuche, nicht mit ihm zu diskutieren und mir das gefallen lasse. Weil mittlerweile hat man auch keinen Ausweg mehr, wenn man wirklich merkt. Ich halte fest, du kommst gar nicht mehr aus dem Haus. Nee. Was hast du gerade gesagt? Wie lange ungefähr schon nicht mehr? Oh Gott, seit 6 Monaten. 6 Monate. Du musst, wenn du mal aus dem Haus gehst, dann zwingt er dich dazu, ein Kopftuch zu tragen. Genau, und er ist in meiner Begleitung. Er ist in deiner Begleitung. Du kannst dich nie mit einer Freundin treffen? Du hast überhaupt keine Freundinnen mehr? Nein, gar nicht mehr. Ich meine, ich kann keinen Kontakt mehr zu ihm halten, weil ich, wie gesagt, nicht aus dem Haus komme. Dürfen denn deine Freundinnen von früher dich zu Hause besuchen? Nein. Auch nicht? Nein. Warum nicht? Er möchte nicht, dass ich mit solchen Frauen zu tun habe, weil sie rauchen, sie ziehen sich freizügig an, sie tragen Make-up, sie treffen sich mit Jungs, es sind ganz normale 21-, 22-jährige Mädchen. Mhm. Und das möchte er halt nicht, weil das schlecht ist und das ist böse und wie hältst du das aus? Du musst doch wahnsinnig werden. Ich bin wirklich kurz davor. Also es ist unbeschreiblich. Es gibt auch niemanden in deiner Umgebung. Die Mutter hat dich schon der Tür verwiesen. Es gibt keine Schwester, keine Cousine, die ein offenes Ohr für dich hat und wo du hingehen könntest. Nein. Niemand. Absolut nicht. Nein, niemand. Und es ist eine Situation, die man nicht mit Worten beschreiben kann, außer man hat sie selber erlebt. Also man lebt wirklich wie in einem goldenen Käfig. Und das Schlimme ist, die Menschen, die man liebt und auf die man vertraut hat, lassen einen am ausgestreckten Arm wirklich verrecken einfach. Also ich finde auch erschütternd, muss ich dir sagen, dass deine Mutter und deine Eltern offensichtlich dich nicht schützen vor diesem Mann. Nein, also im Gegenteil. Also im Gegenteil, sie treiben mich wirklich noch zu ihm und sagen mir, dass ich mich zu unterwerfen habe und dem zu fügen und dass es sich für eine Frau gehört. Und wo ist er eigentlich jetzt im Moment? Im Moment, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mittlerweile hat er sich angewöhnt, nach 23 Uhr jeden Abend das Haus zu verlassen und kommt irgendwann mal sturzbetrunken nach Hause. Und habt ihr noch Sex miteinander? Nein, Gott, nein, ich will es auch nicht. Und darfst du denn Nein sagen oder zwingt er dich dazu? Nein sagen darf ich nicht. Es schickt sich nicht für eine Frau, ihrem Mann den ehelichen Sex zu verweigern. Also kommt es doch zu Sex, obwohl du es nicht willst? Ja, und es ist grausam, es ist grausam. Es ähnelt wirklich einer Vergewaltigung mit einem Menschen, den man kennt und es fühlt sich so eklig an. Und es ist unbeschreiblich einfach. Also man hat wirklich. Ich finde, dass du ganz dringend was machen musst. Ganz dringend. Du lebst in einer großen Stadt mit sehr vielen Hilfsmöglichkeiten. Gerade auch für Menschen, die deinen kulturellen Hintergrund haben. Ich möchte dir sehr, sehr viel Mut jetzt zusprechen, dass du so schnell wie möglich deine Sachen packst und abhaust. Wie du das am besten machst, da würden wir dich jetzt im Hintergrund hier nicht in aller Öffentlichkeit beraten und wohin du gehen solltest. Das musst du machen, um deine Seele, dein Herz, dein Leben und auch die Seele deines Kindes zu retten. Denn das ist für dein Kind auch grauenhaft, die Situation letztendlich. Ich habe gar nicht mehr den Mut dazu, ehrlich gesagt. Die Angst, dass er mich wiederfinden könnte oder auch meine Familie. Weil du musst dir vorstellen, diese Hochzeit, diese Ehe, hat meine Familie sehr viel Geld gekostet als erstes verstehe, Mal. Verstehe. Und das heißt, du wärst die absolute Schande, wenn du jetzt abhauen würdest. Genau, und die Angst, dass meine Familie mich finden könnte oder mein Mann, wäre einfach zu groß. Vor allem bei einer türkischen Großfamilie hat man überall Verwandtschaft. Mhm. Der Cousin des Cousins zweiten Grades, der ehelichen Tante oder irgendwas. Und Dilek, aber glaube mir, du bist nicht die Einzige in einer solchen Situation. Es waren schon viele Mädels und Frauen in deiner Lage. Auch ich habe hier schon mit einer ganzen Menge Frauen gesprochen, die das auch geschafft haben. Ich würde das gerne nicht in der Öffentlichkeit weiter, um dich auch zu schützen. Ich würde gerne, dass wir dich jetzt in Ruhe im Hintergrund sofort anrufen und dir die entsprechende Beratung geben, wie du es denn anstellst, wann. Und das ist natürlich deine Entscheidung. Aber auf jeden Fall werden wir dir jetzt handfeste Informationen an die Hand geben, mit denen du durchaus das schaffen könntest, sagen wir es mal so. Ja. Aber wie mutig von dir, dass du angerufen hast. Ich muss es einfach irgendwie jemandem erzählen. Ja. Das ist ein Druck, der auf einem lastet. Genau, das kann niemandem sagen. Das zeigt mir auch, in welcher Not du bist. In welcher ungeheuren Not du bist. Okay. Dilek, du legst auf und wirst von Anja angerufen, meiner Psychologin. Okay, super. Alles Gute und viel, viel Glück wünsche ich dir. Ich danke dir fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unsere kostenfreie Nummer für euch. Lars begrüße ich herzlich, der ist 23. Hallo Lars. Hallo. Hallo. 23. 23, genau. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich mich vor 5 Jahren in einen riesen Schuldenberg geschmissen habe. Drücken wir es raus und seitdem nicht wirklich wieder rauskommen. Und jetzt mittlerweile, dass alles mir so weit über den Kopf gewachsen ist, dass ich gar nicht mehr weit ein- oder ausweiche. Über wie viel Geld reden wir? Ja, fast 90.000 Euro. 90.000 Euro. Das ist verdammt viel Geld. Wie ist es zu diesen Schulden gekommen? Also ganz einfach. Ich habe behütetes Elternhaus gehabt, habe eine sehr, sehr gute Ausbildung gemacht. Als IT-Systemkaufmann. Ja. Und habe in dieser Ausbildung aber damals gemerkt, dass mir das Technische gar nicht so liegt. Also ich bin eher damals für mich so beschlossen, okay, du bist ein Kaufmann, du kannst eher mit dem Kopf arbeiten, du bist weniger jemand, der irgendwo handwerklich tätig werden kann. Mhm. Und hatte damals jemanden flüchtig kennengelernt in der Bar, der in der Versicherungsbranche arbeitet und der mir viel, viel über Akquise erklärt hat. Ich habe nach meiner Ausbildung ganz kurz ein halbes Jahr bei einem Personal Coach gearbeitet, der Verkäufer mit den ganzen Leuten trainiert hat. Mhm. Und ich habe ihm das so erzählt, was ich bisher gemacht habe. Er fand das ganz toll und meinte dann so, Mensch Lars, lass uns doch eine Firma gründen. Er bringt das Startkapital mit und die Ideen, das wäre das Firmenkonzept von Telekommunikation, damit kennst du dich aus, das hast du gelernt und vermarktet das. Naja, gut, okay. Ich habe mich damals mit 19 dazu hinziehen lassen und habe gesagt, ja, es ist eigentlich das Ideal, was du machen kannst. Du kriegst eine tolle Wohnung, ein riesen Auto, ein riesen Büro, hast viele Mitarbeiter. Ich meine, das ist das Idealste, was man da für Berufsansteiger haben kann. Habe mich damals in der Firma auch erstmal über eine gute Anwaltskanzlei erst absichern lassen. Also ihr habt ja eine Firma gegründet? Ja, nee, nicht ganz. Die Firma wurde nur in Gründung geschrieben. Ja. Zur Gründung gab es gar nicht, weil nach einem halben Jahr war das komplette Geld weg. Wie viel Geld hast du denn damals da reingepumpt? Damals hatte ich gar kein Geld reingepumpt. Er hatte dagegen sein Geld reingepumpt. Das Problem ist, die Verträge, die liefen alle auf meinen Namen und ich war Geschäftsführer von dieser Firma. Und er hat hinter dem Rücken richtig viele Schulden von dieser Firma angehäuft. Und natürlich jeder Gläubiger, weil er an den anderen Gesellschaftern immer rankam, geht an mich natürlich. Die sind auf dich übertragen worden, die Schulden. Schulden, für die du eigentlich gar keine Schuld trägst. Richtig, die sind auf mich übertragen worden, weil ich auf Blatt Papier der Gesellschafter war und zusätzlich noch der Geschäftsführer. Das heißt, für jeden Vertrag oder noch irgendwas wurde, bin ich haftbar gemacht worden. Das ist ja eine Katastrophe, das ist ja wirklich eine Katastrophe. Vorab gefragt, dieser Typ, der dir das aufgehalst hat, was ist mit dem, wo ist der, was ist aus dem geworden? Wenn ich das wüsste. Der ist abgehauen. Ja, also für mich ist er nicht mehr auffindbar. Ist er generell nicht mehr auffindbar? Generell nicht. Ich weiß nicht. Wir haben es versucht, einmal über einen Anwalt zu machen, über eine Detektei, und da hatten wir es auch nicht gefunden. Also ich habe vor einem guten Jahr einen Tipp aus dem Freundeskreis bekommen, dass man den wieder gesehen hat, aber hat auch nicht gebraucht. Ich habe ihn nicht greifen können. Was sind das jetzt für Schulden? Sind das Banken, die von dir Geld verlangen, oder Privatpersonen? Das sind alles Gläubige, das sind die Büroräume, das sind Mitarbeitergehälter, das sind Lieferanten, das sind Stornoreservekonten, die mit reinzählen und. Das sind ein Glück weniger Bankkredite. Was hast du denn jetzt in diesen ganzen 5 Jahren gemacht mit dem vielen Geld im Nacken? Mit dem vielen Geld im Nacken? Okay, also erstens, nachdem die Firma pleite ist, habe ich mir erstens, um damit klarzukommen, das letzte Bargeld, was war, vom Konto runtergenommen. Und habe erstmal gesagt, ich muss abhauen. Bin damals nach Köln gegangen und habe erstmal gesagt, okay, Luft holen, irgendwie Platz schaffen. Weil ich so ein Mensch bin, wenn ich Zeit zum Nachdenken brauche, ich muss spazieren gehen, ich muss meinen freien Kopf finden. Okay. Und dann habe ich in Berlin gar nicht mehr finden können. Und dann habe ich gesagt, oh, komm, geh in eine andere Stadt. Habe ich nachts in den Zug gesetzt, bin nach Köln gefahren und habe da einfach mal 2 Wochen für mich verlebt und habe da mal was anderes kennengelernt. Okay, mach's mal nicht so ausführlich. Wir reden jetzt über 5 Jahre, die vergangen sind. Was ist in diesen 5 Jahren geschehen? Dann habe ich versucht, wieder einen Job anzufangen. Dachte, okay, super. Angestelltenverhältnis wollte ich nie tätig sein, weil ich genau wusste, wenn du jetzt anfängst zu arbeiten, dein Gehalt wird sofort gefändet, dann hast du nichts davon. Also habe ich gesagt, okay, machst du im Freiberuflerbereich. Habe als Handelsvertreter angefangen und wurde dort auch nochmal richtig verarscht von 2 Firmen. Das heißt, kein Geld gesehen, das gleiche Spiel von vorne, Stunde Reservekonten und. Das heißt, von dem Geld konnte ich noch nicht mal meine eigene Miete zahlen oder sonst irgendwas. Das heißt, man hat eigentlich nur von der Hand in den Mund gelebt. Und so ging es ja ein Jahr aus. So ging es die ganze Zeit. Du kommst aus gutem Hause, sagst du. Was heißt aus gutem Hause? Ich habe ein wohlhabendes Haus. Bitte? Ich habe Eltern, die beide arbeiten gehen, die sind auch sehr hinterher. Ja. Ich habe die wissen um deine Situation. Ja, aber die sagen auch selber, Mensch, Junge, wir wissen gar nicht mehr richtig, wie wir dir helfen sollen. Die haben mir in vielen Sachen geholfen. Du würde mir natürlich jetzt als allererstes einfallen, in so einer Situation mich professionell beraten zu lassen. Ja, von einem Finanzdienstleister, einem Schuldnerberater. Da ist genau das Problem. Ich habe es versucht, bei diesen Leuten anzurufen. Und immer wieder wirst du abgeschmettert, erstmal mit dem Punkt, ja, also wenn sie im Angestelltenverhältnis sind, helfen wir ihnen natürlich, dann können sie auch in die private Insolvenz gehen. Dann hatte man mal die private Insolvenz bei mir versucht anzustreben. Das war aber eine Firma, die mit mir ein Finanzsanierungskonzept gefahren hat. Sind im Endeffekt noch mehr Schulden obendrauf gekommen. Die haben einen Kreditvertrag sozusagen hintenrum aufgeschwatzt. Das ist mir jetzt zu speziell. Da habe ich keine Ahnung von. Was ich nur wirklich spontan sagen könnte, ist, wenn du zu einer ganz normalen, klassischen Schuldenberater gehst, gibt es da keine Voraussetzungen, die stellen? Tja, das Problem ist, ich habe bei 2, wo ich angerufen habe, der eine hat gesagt, okay, Termine, die sind weit aus, ein halbes Jahr etc. Und die anderen meinten, aber du ganz klar, wir können dir helfen, sobald du einen Angestelltenvertrag hast, können wir dir helfen, wir können dich aus den Schulden raus. Nein, das gibt's nicht. Ich weiß nicht, wo du da angerufen hast. Also da würden wir uns gerne nochmal im Hintergrund schlau für dich machen. Du brauchst da eine ganz professionelle Begleitung. Jemand, der sich richtig auskennt in dem Bereich und der dir genau die Ratschläge gibt, die du machen musst. Das ist zwar eine Riesensumme, aber es ist auch noch eine Summe, du bist 23 erst, die du vielleicht irgendwie bewältigen kannst. Also wenn es jetzt 1 Million wäre, so wäre es ja natürlich eine existenzielle Katastrophe. 90.000 ist sehr viel Geld, aber... Ich meine, wenn man mit 23 mittlerweile aus der dritten Wohnung rausgeflogen ist, sich jeden Tag eigentlich irgendwo noch verschanzt in dieser Wohnung, gar keine Kraft mehr hat, irgendwie überhaupt aufzustehen, jeden Morgen irgendwie... Du holst da ein Loch immer mehr rein. Ich verstehe. Sag mal, wie oft hast du das versucht bei einer Schuldnerberatung bisher? Bei einer Schuldnerberatung? Also bei dem Privaten, ja, eigentlich mehr als genug angeschrieben, Internet mehr als genug Leute auch rausgesucht. Ich würde sagen, so prinzipiell schon ungefähr, würde ich sagen, so bei 10, 50 Stück war ich garantiert schon gewesen. 10 bis 50 Schuldnerberater, die dich nicht genommen haben? Ja, jedes Mal hat es daran gehabt, man sagt, mit diesen Schulden musst du in die Privatinsolvenz gehen. So, und die Privatinsolvenz, die wollen diese Schuldenberatungen nicht durchführen für Leute, die selbstständig sind oder Freiberufler sind, weil dort das Einkommen nicht klar, dieser Plan kann nicht klar erstellt werden, weil es kein regelmäßiges Einkommen gibt, was man beim festen Arbeitsentgelt machen kann. Jetzt haben natürlich wahrscheinlich ganz viele Leute, die Ahnung davon haben, kriegen jetzt helle Ohren und sagen, nein, das geht so und so und so und so. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, weil das übersteigt jetzt absolut hier meine Kompetenz auch, dir da was Konkretes zu sagen. Ich kann dich immer nur weiterleiten oder kann dich an kompetente Leute weiterführen. Erste Bitte an meine Zuschauer. Ihr habt jetzt den Fall gehört von dem Lars. Wenn ihr, und ich bin sicher, dass einige darunter sind, eine Idee habt, was er tun kann, bitte mailt uns das. Mailt uns das so schnell wie möglich, domian@wdr.de. Reichen wir dann an den Lars weiter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Lars, dass wir dich jetzt zurückrufen und im Hintergrund weiter gucken, wo wir dich vielleicht ein bisschen hinführen können. Bevor wir das machen, würde ich dich ganz gern nur noch eine ganz, ganz persönliche Frage stellen. Wenn man so jung ist und schon so viele Schulden im Nacken sitzen hat, kannst du überhaupt so ein ganz normales Leben führen? Hast du mit Freundeskreis, Freundinnen und sowas? Tja, wenn man eine Fassade aufbauen kann, dann kann man das. Das ist keine Antwort. Nein, also für mich privat kann ich es nicht mehr. Also ich habe einen Freundeskreis, aber der kennt mich nicht so. Achso, du spielst denen was vor? Ja, es ist peinlich, klar. Mhm. Und eine Freundin? Dazu kommt noch, ich bin schwul, also das ist noch mehr. Na ja, gut, das ist ja auch egal. Hast du einen Freund? Hm, auch nicht. Auch nicht. Okay. Und ich sehe nicht scheiße aus, das ist gar nicht das Problem, aber du kannst keinen in dieses Privatleben reinlassen und kannst sagen, so, hier, komm. Ja, das ist mir schon klar. Das ist alles hochkompliziert. So. Und also, dann möchten wir da nicht irgendwo noch was reinmanövrieren. Ja, ich verstehe. So, wir machen das so. Du hast meinen Aufruf gerade gehört an die Zuschauer und Zuhörer. Und wir rufen dich gleich nochmal an, Lars. Okay, super. Bis gleich. Tschüss. Viel Glück. Tschüss. So, liebe Leute, morgen haben wir ein Thema. Und morgen machen wir das Thema, was wir letzte Woche aus dem leider aktuellen Anlass... Oh, mein Licht geht aus. Mein Licht geht hier aus. Was ist jetzt passiert? Ist es noch hell genug? Ich bitte mal einfach jemanden hereinzukommen. Es ist hell genug, höre ich. Das ist seltsam. Mir scheint es ganz dunkel. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, ja, das Thema morgen, das wir leider aus aktuellem Anlass letzte Woche haben verschieben müssen, das machen wir morgen. Und das Thema morgen heißt, ich habe mich angesteckt. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich mit einer besonderen, exotischen oder gar tödlichen Krankheit angesteckt haben. Was das auch immer gewesen sein mag. Vielleicht wart ihr auf einer langen Reise, habt euch da irgendwas geholt. Vielleicht habt ihr euch ein Krankenhauskeim zugezogen. Vielleicht ist es eine komplizierte Geschlechtskrankheit oder was auch immer. Also ich habe mich angesteckt, das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ihr könnt natürlich auch mailen und euch per Mail schon anmelden. domian@wdr.de. So, und weiter geht es mit der Helene. Helene ist 26. Hallo Helene. Helene. Hallo. Hallo. Helene, um was geht's? Ich habe einen Mann, der magersüchtig polymäisch ist und sich ritzt. Also ein Mann, der erbricht und magersüchtig ist? Ja. Und sich auch noch ritzt? Ja. Da kommt ja eine ganze Menge zusammen. Ja. Das heißt, du hast einen Mann, ist das ja sein Freund oder seid ihr verheiratet? Wir sind jetzt verheiratet. Ach so, ihr seid verheiratet. Mhm. Wie lange schon? Knapp 2 Jahre. Und wie lange macht er das schon oder hat er das schon? Vorher war er stabil, da habe ich das noch nicht so, also da war es halt alles okay. Er war schon in seiner Jugend schon mal in der Klinik und hatten sie das so gut im Griff gehabt und seit kurzem ist es sehr extrem wieder ausgebrochen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin B, ich hatte früher eine Freundin, die an der Magersucht sogar gestorben ist. Also ja. Ich kenne die Prozedur, die ist für mich sehr die Hölle. Wie stark entwickelt ist es denn bei ihm? Wie oft erbricht er zum Beispiel? Fast bei jeder Mahlzeit. Wie viel wiegt er? Er wiegt jetzt circa, also jetzt noch 100. Er hat vorher mehr gewogen. 100 Kilo? Ja, momentan. Na gut, das ist ja noch viel. Ja, momentan sagt die Ärztin aber keine Zahlen mehr, weil es schon extrem ist. Also er hat in 3 Wochen so extrem abgenommen. Das verstehe ich nicht, wenn das ist seit 2 Jahren... Ja, ich habe seit 2 Jahren war es alles stabil und wunderbar und dann kam auf einmal so ein Knackpunkt. Er fing an, sich zu ritzen. Wann kannst du den Knackpunkt genau benennen, wann das war? Das war circa vor 4 Monaten. Ist da irgendwas passiert? Ich weiß es nicht, ich komme nicht an ihn ran. Hm. Also er wiegt noch 100 Kilo, das ist ja dann noch... Wie viel hat er denn vorher gewogen? Vorher knapp... Er war schon richtig übergewichtig, sagen wir es mal so. Das weiß ich jetzt nicht so. Ich glaube, fast. Also über 100 war es schon. Also es war schon richtig, er brauchte Übergröße, sage ich jetzt mal. Hm. Also das war das Gegenteil. Woher weißt du das denn, dass er sein Essen erbricht? Ich habe es mitbekommen. Hast du es gehört oder hat er es dir erzählt? Oder hast du es gesehen? Ich habe ihn erwischt, praktisch. Und du bist sicher, dass er das wirklich immer macht, regelmäßig macht? Ja, ich höre ihn sogar. Und er sagt es mir auch mittlerweile. Mhm. Und vorher war alles ganz normal? Vorher war alles ganz normal. 4 Monate ist es ja. Ja. Und was genau, oder wie genau und wo genau ritzt er? In den Armen. Unterarmen, das der Klassiker? Ja, der Klassiker. Mit was macht er das? Rasierklingen, Messern, alles, was scharf ist, ne? Mhm. Und du hast überhaupt gar keine Idee, was mit ihm los ist? Überhaupt nicht. Du sagst, du kommst nicht an ihn ran. Nein, ich komme nicht an ihn ran. Er spricht auch nicht. Nein. Mhm. Ist ihm denn die Situation bewusst, dass er in einer schwierigen Lage ist? Ja. Und dennoch sagt er nichts? Er versucht ja zu reden, aber es klappt wohl nicht. Das ist aber merkwürdig. Ja. Und du bist sicher, dass vor vier Monaten nichts vorgefallen ist? Ja. Wie ist denn eure Ehe? Momentan, sage ich jetzt mal, gibt es schon. Also es gibt Tage, wo ich echt meine Sachen packen will, die Kinder nehmen will und sagen will, ich gehe jetzt. Wie viele Kinder habt ihr? Also wir sind eine Patchwork-Familie, wir haben 4. 4 Kinder? Ja, davon leben 3 bei uns. Oh, da ist aber was los bei euch. Ja. Wie alt sind die Kinder? Der älteste ist 7, dann 6, dann 1 Jahr und dann 7 Monate. Da ist Action und du hast zu tun. Ja. Mhm. Bevor er damit angefangen hat, wie war es da so zwischen euch beiden? Gut, sehr gut. Mhm. Weißt du viel über seine Vergangenheit? Ich weiß mehr als andere Leute, aber ich weiß nicht alles. Gibt es etwas, was du weißt, was du schon etwas bedenklich findest oder wo du denkst, das ist ja schon krass, dass ihm das passiert ist oder es ist traurig, dass ihm das passiert ist? Ja. Was ist das? Das ist seine Kindheit teilweise, was da schon abgelaufen ist. Was ist denn da abgelaufen? Dass er sich ständig mit seinem Vater gezofft hat und dass sein Vater ihn nicht gut behandelt hat und so weiter. Und da möchte ich auch jetzt weiter nicht drauf eingehen. Mhm. Wie alt ist denn dein Mann, Helene? Der ist so alt wie ich. 26. Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation. Letztendlich kannst du, wenn er sich dir nicht öffnen mag oder kann, vielleicht kann das ja auch nicht. Also ich vermute mehr, dass es nicht kann. Mhm. Dann, also er versucht ja auch zu sprechen. Mhm. Dann könntest du ihn, das ist das Einzige, was du tun kannst, indem du an sein Verantwortungsbewusstsein appellierst, eben auch dieser eurer Familie gegenüber und sich selbst gegenüber natürlich, dass er nach draußen geht und sich bei einem Profi Hilfe sucht. Ja, er steht ja jetzt auf der Liste. Wir hoffen eigentlich, dass die ihn aufnehmen. Ach so, das ist schon in die Wege geleitet. Ja, das hat er gemacht. Was ist das? Ist das eine Therapie oder eine Beratung? Nee, ist eine richtige Therapie. Ja, das ist doch schon mal ein sehr guter Schritt. Das ist ein sehr guter Schritt. Wann könnte das beginnen? Wir hoffen, dass die Krankenkasse schnell einwilligt. Dann kann das in 2 Monaten losgehen. Mhm. Gut, das ist auch immer noch eine lange Zeit, aber immerhin eine Perspektive. Ja, wir haben auch eine ganz gute Hausärztin, die da auch sehr gut hilft. Was sagt denn die Hausärztin zu der Situation? Dass es eine Scheißsituation ist und dass sie ihnen auch nicht sagt, wie viel er jetzt so grob wiegt. Und was sagt sie ihm nicht? Dass wie viel er wo grob wiegt, also weil sie halt Schiss hat, dass er sich dann halt noch mehr runterzieht, ne? Und sie hat ihm auch jetzt Tabletten verschrieben. Sie sagt ihm nicht, wie viel er wiegt? Nee. Das weiß er auch selbst, indem er auf die Waage geht. Ja, aber er muss ja nur einmal in der Woche hin. Und sie wiegt ihn mehrmals und da sagt sie ihm das nicht genau, weil sie kann das, glaube ich, nur sehen oder so. Hm. Weil das immer stärker sich nach unten entwickelt? Mhm. Hm. Ein merkwürdiger Fall. Ja, ich weiß nicht. Also. Aber letztendlich, Helene, ist ja alles jetzt dann schon in die Wege geleitet. Ihr habt offensichtlich eine gute Hausärztin. Ja. Die Therapie ist gefördert. Also mehr kann man da gar nicht mehr machen im Moment. Hast du Angst? Hast du persönlich Angst, dass eure Ehe wirklich kaputt geht? Ja. Du hast gerade eine Andeutung gemacht. Ja, ich habe Angst. Ich habe sehr dolle Angst. Ich habe ja einmal sowas Ähnliches durchgemacht. Mhm. Mhm. Ich habe Angst, ihn auch zu verlieren. Ja, nun kann man ja erstmal hoffen, dass durch diese wir hoffen, dass er zu einem guten Therapeuten kommt, ja, und dass er dadurch etwas stabilisiert wird, das am Anfang zunächst, und dass ihm dann natürlich auch langfristig geholfen wird. Das ist jetzt eine Durststrecke für euch. Es ist ja auch noch nicht so sehr lange. Insofern ist die Situation vielleicht auch noch nicht so hoffnungslos für dich. Aber du klingst mir so sehr angeschlagen, obwohl das noch gar nicht so lange ist. Wie kommt das? Ja, weil das auch alles fertig macht. Stell dir vor, du sitzt mit jemandem am Tisch. Du sitzt mit deiner ganzen Familie am Tisch. Alle essen, alle freuen sich. Juhu, es gibt Pizza. Ja, und du siehst, wie dein eigener Mann nur 2 Bissen nimmt, losrennt und du wirst ihn übergeben. Das ist hart. Oder du streitest dich wegen einer Lappalie, meine Güte, die Gießkanne steht rechts statt links. Ja, dann ist er beleidigt, kommt wieder und der Arm blutet. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, definitiv. Das ist so heftig. Andererseits sage ich jetzt, okay, ihr habt eine Perspektive, da steht eine Therapie an. Und wenn ihr euch liebt, wenn du ihn liebst, hält man auch mal so eine schwere Zeit durch, für eine gewisse Zeit. Ja, klar. Aber ich habe halt Angst, ihn auch zu verlieren. Also ich aufgrund der gemachten Erfahrung, ne? Ja, das ist sehr hart. Das ist wirklich, wirklich krass. Und ich möchte das nicht, dass ihm das passiert, weil ich ihn echt da liebe. Was könnte man denn noch machen? Also, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich sollte mir auch mal Hilfe holen. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich weiß ja nicht, wahrscheinlich können wir das sowieso nicht im Rahmen unserer Sendung hier rausklamüsern. Du scheinst das ja doch sehr, sehr, sehr, sehr tief in dich aufzunehmen. Ja. Und mit der gemachten Erfahrung im Hintergrund, von der du gerade gesprochen hast, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn du auch zumindest in einer gewissen Form eine Beratung bekämst. Pass mal auf, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Dann kannst du mal mit meiner Psychologin sprechen. Vielleicht hilft das ein bisschen weiter. Ich wollte noch was zu dem jungen Mann, der vorhin dran war mit den Schulden, was sagen. Ja, gerne. Und zwar, ich habe selber Schulden gehabt oder habe sie noch. Es gibt nämlich freie Anwälte, die das anbieten, Leuten aus den Schulden zu holen. Die nehmen auch nichts, da kann man auch schnell rankommen. Und die nehmen auch Privatinsolvente und Leute, die eine Firma haben. Da muss man halt sich extrem schlau machen. Aber es gibt Anwälte, die einen rausboxen können, wo man nichts bezahlen muss. Ja, ich habe mir gerade gedacht, das kann gar nicht sein, dass das überhaupt nicht funktionieren soll. Ja, also ich habe das schon öfter gehört. Aber es gibt Anwälte, die auch Leute nehmen, die halt Firmen haben. Dann danken wir dir sehr herzlich für den professionellen Tipp, diese Sache anbelangt. Liebe Helene, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Du legst bitte auf. Danke. Alles Liebe, alles Gute für euch. Ja. Tschüss. 0800 220 50 50. Sieglinde, 37. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo. Sieglinde. Was ist dein Thema? Um was geht es? Bei mir geht es darum, dass ich nicht trauern darf. Dass du nicht trauern darfst? Ja. Ich trauere um meine Mutter. Um meine Pflegemutter. Deine Pflegemutter ist verstorben? Ja. Wann ist sie verstorben? Am 24.2. Am 24.2. in diesem Jahr? Ja. Entschuldigung. Warum darfst du nicht trauern? Ich bin mit 17 Jahren aus der Pflegefamilie abgehauen, einfach als Teenager. Und das hat mir mein Pflegebruder sehr übel genommen. Hat mir eigentlich die Zugehörigkeit zur Familie abgesprochen. Ich habe mich danach mit meinen Eltern wieder versöhnt. Wie alt warst du da, als du dich dann versöhnt hast? Also mit 17 bist du abgehauen und wann versöhnt wieder? Anfang 20. Ach so, dann warst du ja... Das ging relativ schnell. Mhm. Und dann war das Verhältnis bis jetzt gut zu deiner Pflegemutter? Ja, es ist im Laufe der Jahre immer gewachsen. Eine Annäherung zu meiner Mutter hat natürlich durch ihre Enttäuschung etwas länger gedauert. Man hat sich zwar relativ schnell wieder versöhnt, aber eine richtige Annäherung gab es natürlich erst mit den Jahren. Mhm. Aber die hat dann stattgefunden und war dann das, könnte man sagen, dass euer Verhältnis jetzt bis zu ihrem Tod durchaus sehr gut zu benennen ist? Als gut bis normal, gut. Ja. Gut bis normal. Mhm. Ja. Und mit dem Pflegevater auch? Ja, wobei meine Pflegeeltern sich auch vor 10 Jahren getrennt haben. Ach so. Mhm. So, jetzt aber nochmal die Frage, warum darfst du nicht trauern? Weil ich nach der Meinung meines Bruders alle Rechte dahingehend verloren habe, weil ich als Pflegekind einfach nur undankbar bin. Ich habe mit der Familie nichts mehr zu tun. Aber du hattest doch die letzten 10 Jahre oder noch länger mit der Familie zu tun. Die letzten 17 Jahre. Ja, natürlich, aber verstehe in seinen nicht. Augen eben nicht. Und er hat dann auch gemeint, er duldet mich auf der Beerdigung. Das heißt, du bist mit deinem Pflegebruder, sagen wir mal einfach Bruder, brauchen wir nicht das Wort Pflege. Ja, ja, klar. Mit deinem Bruder, schon seit Jahren oder Jahrzehnten im Streit. Ich bin ja gar nicht, das ist ja das Problem, ich habe ja gar keinen Streit mit ihm. Er lehnt mich einfach nur ab. Und das war, seitdem du damals aus der Familie rausgegangen bist? Ja, dann kam natürlich noch dazu, mein Bruder war beruflich in Amerika, als sich meine Eltern getrennt haben. Mhm. Und es gab dann halt Unterhaltsstreitigkeiten, wie auch immer. Und da ich gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte bin, hatte ich meiner Mutter eben gesagt, sie solle sich, wenn es um die Unterhaltssachen dann ginge, zwischen ihr und meinem Vater, an den Anwalt wenden. Mhm. Bei dem was sie dann auch getan hat. Mhm. Und dann hat sie mir zum Vorwurf gemacht, ich hätte die Eltern in die Scheidung getrieben. Ja, also das grundlegend ist das Verhältnis kaputt, kann man so sagen, ne? Und wenn dann solche Sachen unterstellt werden. Wie war denn sein Verhältnis in den letzten Jahren zu der Mutter? Ich denke gut, das weiß ich nicht. Habt ihr euch denn da nicht auch dann immer wieder mal getroffen oder gesehen? Nein, nee. Nein, das wurde vermieden. Ach so, das wurde vermieden. Das es gab keine gemeinsamen Geburtstagskaffeerunden? Nein, gar nein, nichts. Nein. Das hat deine Mutter dann alles so gehandelt irgendwie. Dann kam das. Sie konnte das ja gar nicht dadurch, dass sie die Trennung mit die sehr unschöne Trennung von ihrem Mann durchleben musste und dann auch von unserem Wohnort weggezogen ist, hat sich der Kontakt verringert, sag ich mal. Bis auf ein paar Telefongespräche und seltenere Besuche. Zwischen wem jetzt? Zwischen den Kindern überhaupt und den Eltern. Also zwischen dir und ihr auch? Ja, da hat sie natürlich minimiert durch die räumliche Trennung. Wie groß war die räumliche Trennung denn? 70, 75 Kilometer. Ja, na gut, das ist auch nicht so viel. Ja. Und der Bruder wohnt, wie weit wohnt der von der Mutter? Der wohnt im selben Ort wie ich. Ach so, also dann auch so 70 Kilometer von der Mutter entfernt. Ja. Wie oft hast du sie denn so in den letzten Zeiten gesehen? Also sie hat uns ja regelmäßiger besucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also uns ist jetzt deine Familie und du, nicht der Bruder und du. Sie ist immer in den Ort gekommen, hat dann alle 3 Kinder besucht. Ach, es gibt noch ein Kind? Eine Tochter, ja. Und welche Stellung hat die? Die Tochter ist die leibliche Tochter und ja, hat mit mir auch keinen Kontakt mehr, leider seit 1,5 Jahren jetzt. Warum? Einfach nur, weil wir uns auseinandergelebt haben und grundlegend andere Lebensauffassungen haben. Gab es auch Streit? Ich habe etwas gesagt, was ihr nicht gefallen hat und seitdem hat sie nicht mehr mit mir gesprochen. Was hast du denn gesagt? Ach, ich habe einfach nur gesagt, das war zur Einschulung meines Sohnes, der gerade mal 3 Wochen in der Schule war und ich habe gesagt, ich möchte den Kontakt zu den anderen Kindern ihrer Tochter und auch noch ein paar anderen Kindern im Moment nicht so häufig, also nicht jeden Tag, weil er sich auf die Schule konzentrieren solle. Und das hat sie einfach dermaßen falsch verstanden, dass sie gedacht hat, ich möchte ihre Tochter nicht. Ich würde ihre Tochter ablehnen. Naja, also dieses Missverständnis wurde nie aufgeklärt. Warum hast du nicht dazu beigetragen, es aufzuklären? Ich habe es versucht. Man wollte von mir einfach nur eine Entschuldigung und dass ich komme. Also ein verwurzeltes Verwandtschaftsgefüge, genau. Höre ich. Das ist alles nicht klar und irgendwie ein bisschen merkwürdig. Die Mutter hat dann euch Kinder einzeln besucht? Ja. Alle zusammen wart ihr dann nie? Nein. Und du bist ganz selten oder gar nicht zu ihr nach Hause gefahren, zu der Mutter? Ja. Sie hat auch lange Zeit, war sie in psychiatrischer Behandlung. Meine Mutter war auch schwer krank, hatte Krebs. Das wollte ich jetzt fragen, wie lange sie erkrankt war, bevor sie gestorben ist. Also sie ist nicht an ihrem Krebs gestorben, sie hatte vermutlich einen Herzinfarkt. Sie ist also bei der Arbeit einfach umgefallen. Wie war denn der Kontakt so in der allerletzten Zeit vor ihrem Tod? Sehr gut. So gut wie schon lange nicht mehr. Ja. Die Krebserkrankung war die schon so ernst, dass man auch Sorge haben musste, dass sie daran versterben würde? Irgendwann sicher, aber im Moment akut nicht. Sie hat also öfter mal in der Zeit irgendwas weggeschnitten bekommen oder eine Chemo gehabt. Aber jetzt im letzten Jahr nicht mehr. Jetzt geht mein Licht hier wieder aus. Naja, hier scheint heute alles zusammenzufallen. Aber es geht noch, glaube ich, vom Licht her. Ich verstehe einfach nicht, wie man so hart sein kann. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich darf nicht trauern. Warum lässt du dir das denn verbieten? Ich weiß nicht. Ich liebe meinen Bruder nach wie vor. Und die haben jetzt zu dir gesagt, oder der hat zu dir gesagt, du darfst doch nicht zu der Beisetzung kommen. Doch, er hat mich geduldet. Und er hat mich auch während der Beerdigung nicht eines einzigen Blickes gewürdigt. Achso, die hat schon stattgefunden, die Beerdigung. Die hat schon stattgefunden, ja. Mhm. Und das war so schlimm für mich. Ich habe mich da so fremd gefühlt. Mhm. Das ist natürlich jetzt so eine Situation, Siglinde, diese verwandtschaftlichen Verhältnisse sind ja kaputt. Ja. So wie du so beschrieben hast. Wer dann nun Schuld trägt, das kann man jetzt gar nicht in ein paar Minuten beurteilen. Was du wiederum in deinem Herzen für Gefühle hast, auch deiner Mutter gegenüber, das ist ja ganz alleine deine Sache. Was schert dich die Meinung deines Bruders, wenn du um deine Mutter trauerst? Du hast mit dem Mann nichts mehr zu tun, zunächst mal. Es ist doch mein Bruder. Ja gut, aber wenn das seit 17 Jahren nicht funktioniert, dann frage ich dich, wie viel Mal du es versucht hast, die Sache wieder hinzubiegen. So oft, bis ich gesagt gekriegt habe, ich bin nichts wert. Ja, dann muss man irgendwann die Konsequenz ziehen und das so hinnehmen, wie es ist. Dass dieser Mensch, ob er nur recht oder nicht recht hat, ich sage mal, egal was da vorgefallen ist, hat er nicht recht und es ist bösartig, was er da macht. Aber dann muss man das so hinnehmen. So traurig das ist. Ich zweifle manchmal an mir selbst. Ob er vielleicht recht hat und ich alles falsch gemacht habe. Ach, weißt du, Siglinde, die Welt ist voll von kaputten Verwandtschaftsverhältnissen. Was meinst du? Das ist mir klar. Fast jeder Zweite oder jeder, der uns jetzt zuhört, hat irgendwo in der Verwandtschaft so komische Sachen. Das ist mir klar. So, da kann man sich dann sein Leben lang drüber grämen oder man muss dann irgendwann auch die Dinge so akzeptieren, wie sie sind und sagt, okay, das funktioniert eben nicht mit uns beiden, dann soll es nicht sein, dann gehen wir auf Abstand, um uns nicht noch mehr an die Köpfe zu kriegen, aber das war es dann auch. Vielleicht ist das auch dein Fehler, dass du immer und immer wieder versuchst und einfach nicht weiterkommst und nicht irgendwann gesagt hast, okay, dann lasse ich es halt sein. Nach außen hin, da bist du sicher. Ja, aber da muss man halt auch sehen, dass man innerlich zu der Einstellung kommt. Es gibt halt gewisse Verhältnisse, die funktionieren nicht. Auch wenn es enge verwandtschaftliche Verhältnisse sind, die gehen einfach nicht. Mhm. Und dann tut man sich und dem anderen nur das Beste, indem man einfach geht. Ohne Zorn, ohne Hass. Das sowieso. Ja, aber das ist schlimm. Man darf nie im Zorn oder im Hass sich trennen. Das ist schade. Auf gar keinen Fall. So, und konzentrier du dich auf deine Trauer, was deine Mutter anbelangt. Geh du zum Friedhof, wenn du das gerne möchtest. Weine du, beschäftige dich damit. Sprich mit deinen Menschen. Bist du verheiratet? Ich habe einen Mann und zwei Kinder. Ja, in deiner Familie darüber. Aber versuch das andere einfach ruhen zu lassen. Wenn du so viele Anläufe unternommen hast und er dich so wegstößt, was willst du noch tun? Vielleicht irgendwann verstehen. Bitte? Vielleicht irgendwann ihn verstehen. Ja, manchmal gibt es aber Dinge, die kann man noch nicht verstehen. Weißt du? Manchmal gibt es Dinge, sein, die, ja. Es gibt manchmal Grenzen, da kann man so weit nicht in einen anderen hineingehen, um ihn zu verstehen. Ich glaube, dass du einfach nicht loslässt. Dass du etwas, ich sag's mal ganz vorsichtig, etwas verbissen schön haben möchtest, was einfach nicht mehr schön zu machen geht. Das kann sein. Gerade jetzt auch in der Zeit der Trauer. Vielleicht, ja, klar. Ja, dann kommt ja alles hoch. Ich finde es natürlich extrem schlimm von ihm, dass er nicht gerade jetzt in dieser traurigen Zeit auch die Hand gereicht hat und hat gesagt, komm, das ist so ein großer Schmerz, schwamm über all das, was in der Vergangenheit war. Das ist traurig, aber du hast es gewollt. Und du hast dir nichts, vorzuwerfen. Und darum geht es nur, finde ich. Danke. Liebe Siglinde, tut mir sehr leid, dass du deine Mutter verloren hast. Und sei du traurig, wie du möchtest, und lass dir da überhaupt gar nichts einreden von irgendjemandem. Vielen Dank. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Danke dir. Tschüss. Und hier ist Anne. Anne ist 30. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Domian. Anne, um was geht's denn bei dir? Ich erzähle dir was Schönes. Du erzählst mir was Schönes? Ja, genau. Ach, das ist doch mal nett. Heute vor 9 Jahren und 46 Minuten direkt zu deinem Einspieler platzte meine Fruchtblase. Heute vor 9 Jahren und wie viel Minuten? Und 46, ja, so lange wie deine Sendung läuft. Platzte deine Fruchtblase. Genau, zu deinem Einspieler. Und ich musste es so verteidigen, weil ich dich hören wollte. Ich lag im Krankenhaus im Dreibettzimmer, hatte meine Tochter übertragen und am nächsten Tag sollte die Geburt eingeleitet werden. Und die waren schon echt sauer, weil das ja ziemlich spät läuft, die Sendung. Ja, da haben wir es auch schon. Ich wollte die hören. Und dann in dem Moment, wo dann dieser Einspieler kam, boah, habe ich einen Schreck gekriegt. Klar, da platzte meine Fruchtblase und ich war froh, dass wir im Krankenhaus waren. Und ich habe da echt geschrien. Das ist ja eine irre Geschichte. Ja, fand ich auch. Und jetzt, wo ich dich gerade sehe und morgen der Geburtstag ansteht meiner Tochter, dachte ich mir, das muss ich dir mal erzählen. Jetzt ist die Tochter schon 9 Jahre alt. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die Zeit rennt. Absolut. Ich bin auch mal ganz, ganz, ganz baff und fast schon erschüttert, wenn ich manchmal mit Leuten rede, die mir sagen, Mensch, wir haben damals vor 10 Jahren mal miteinander geredet. 10 Jahre oder 9 Jahre jetzt. Das ist unfassbar für mich. Das ist so... Manchmal denke ich, es war gerade eben erst gestern, als wir mit dieser Sendung hier angefangen haben. Wie lange läuft die denn jetzt eigentlich? 14 Jahre. 14 Jahre? Ja, unfassbar, ne? Jetzt im April, am 1. April 14 Jahre. Ich finde, du veränderst dich gar nicht. Doch, na komm. Schöner werden wir alle nicht. Also da gibt es gar nichts zu reden. Aber das ist doch eine tolle Geschichte, wenn du das deiner Tochter erzählst. Wenn sie mal irgendwann so alt ist und so lange aufbleiben darf und Domian hören darf. Es sind schon erschütternde Geschichten. Ne? Also ja, ja. So. Ja, natürlich. Aber klar, also das werde ich nie vergessen. Ne? Also wie ging es dann weiter? Ist die Fruchtblase geplatzt und dann? Na, dann läuft die Krankenhausmaschinerie. Dann war nichts mehr mit. Krankenschwester und dann musst du da an dieses... Wie heißt denn das nochmal, wenn man da angelegt wird und die Herztöne bekommt? Ja, ich bin da schon zu lange raus. Ja, ich habe auch keine Ahnung von. Ja, ja, klar. Naja, und dann kam ich dann auch im Kreissaal und ich wollte mein Kind ja eigentlich, weil es Fisch, ne, sollte in einer Wanne geboren werden, aber es hat sich vor Schreck, als die Fruchtblase geplatzt ist, ins Wasser gekackt. Also, und diese Kinder neigen dazu, unmittelbar nach der Geburt zu atmen. Ja. Und deswegen konnte ich keine Wassergeburt mehr machen. Ach so. Wie lange hat es denn dann gedauert von wie? Frag nicht, es war das Schrecklichste in meinem Leben, die Geburt. 16 Stunden. 16 Stunden? Die kam erst um 15:28 Uhr. Bin ich froh, dass ich keine Frau bin. Ja, ich hatte Selbstmordgedanken und es war... 16 Stunden, das ist ja grauenhaft. Da liegt man 16 Stunden in diesem Kreissaal? Nee, es fängt ja langsam an. Also mit der Fruchtblase, als sie geplatzt hat, fing dann auch, die haben mir gesagt, ja, legen Sie sich hin, schlafen Sie noch und so. Mhm. Aber bist ja aufgeregt, du kriegst das, also es war mein erstes Kind. Ne? Ich muss hier ganz doofe Fragen, weil ich da überhaupt keine Ahnung von habe. Ja, bitte. Wenn man 16 Stunden am Gebären ist sozusagen, hat man dann noch 16 Stunden Schmerzen, schlimme Schmerzen? Nee, das ist das erst, also ab 8 Uhr morgens, da war es schon schlimm. Ja. Also und dann musst du dir ausrechnen, 6, 7 Stunden war das wirklich immer in Intervallen, klar, in Wehenintervallen, die dann immer, die zeitlichen Abstände werden geringer bis zur Geburt dann. Ja, ja. Hat man da nicht Angst, dass das Kind irgendwie nicht rechtzeitig zur Welt kommt? Naja, du, bei mir war es ja sowieso, der Geburtstermin war der 8. März und es war der 17. März, Freitag der 17. Ach so, März. Ja, ja. Mhm. Und ich hatte sowieso schon übertragen und hatte die Schnauze voll von dem dicken Bauch. Ja. Da 100 Kilo, das war nicht schön. Ja, ja, klar. Ja. Wie war deine Frage nochmal? Nee, ob man da nicht Angst hat, dass das Kind irgendwie dann schon stirbt, wenn das so lange dauert. Nee, das ist da völlig beruhigt. Also das Kind sollte schon dann, wenn die Fruchtblase geplatzt ist, so innerhalb von 48 Stunden geboren werden. Ne? Aber ja. Du siehst, ich habe mich mit dem Thema Geburt noch nicht so eingehend beschäftigt. Als das Kind aber dann da war nach 16 Stunden, das muss doch dann ein wahnsinnig tolles Gefühl sein, oder? Nee, Ich war im Schock. Also ich war sowieso alleine, schon von Anfang an mit der Schwangerschaft wusste ich, ich muss das Kind alleine großziehen. Mhm. War auch am Anfang nicht sicher und in Psychotherapie, ob ich das überhaupt behalten möchte. Ach so. Und dann, als es dann da war, erst es hat nicht geschrien, die haben mir das auf die Brust gelegt, es war wie so ein warmes Stück Fleisch. Ja. Da hast, also ich hatte gar keine Beziehung zu dem Kind. Du warst nicht glücklich in dem Moment? Nee, ich war überfordert. Ja, du warst wahrscheinlich auch völlig erschöpft, ne? Ja, das auch, ja. Und die Kleine hat nicht geschrien? Nee, gar nichts, also wie so... Die war auch erschöpft? Ja, die war auch erschöpft. Wir brauchten beide Sauerstoff, weil wir waren... Also es waren auch 1,5 Stunden Prätewehen, was normalerweise so 20 Minuten, 30 Minuten geht. Ganz schlimm. Mann, wann wurdest du denn dann glücklich? Das entwickelte sich mit der Zeit. Also es war im Krankenhaus sehr schwer, als dann die Papas oder im Geburtsvorbereitungskurs, als ich dann von Zimmernachbarn gesehen habe, wenn die Papas auch kamen. Mhm. Also es war für mich schon sau schwer. Ach, da kam also auch, du warst alleinerziehend und es kam auch nicht mal der Erzeuger mal gucken oder so? Nee, es besteht kein Kontakt zum Erzeuger. Es war ein One-Night-Stand. Ach, verstehe. Aber dann, sagen wir mal so am nächsten Tag, als du dich dann ausgeruht hattest und man hat dir die Kleine dann gebracht, immer noch nicht glücklich? Fassungslos. Ach. Also natürlich, ich wollte sehen, wie es aussieht. Also ich habe ja gesehen, wie mein Bauch immer runder würde. Mhm. So. Aber die Gebindung selbst, noch heute denke ich, oh mein Gott, ja, ich bin jetzt 30. Meine Tochter ist 9, es ist unfassbar. Ich habe eine 9-jährige Tochter. Aber die Liebe ist dann schon entstanden zu dem Kind. Ja, ich will die nicht mehr missen. Also durch mein Kind hat sich so viel Gutes getan. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, dass sich alles auch fügt. Micha, warst du ja wirklich ganz jung noch, ne? Also 21. Ja. Das hat dein Leben radikal wahrscheinlich verändert. Radikal verändert. Naja, nicht nur das. Also ich bin mir auch bewusst geworden, dass ich auf mich selbst auch achten muss. Also ich bin jetzt keine 24-Stunden-Mutter, sondern wirklich auch noch, achte auch noch auf mich selbst. Manche mögen mich als Rabenmutter bezeichnen, ja, aber ich will... Ich habe dann mein Abitur nachgeholt auf zweiten Bildungsweg. Respekt. Normalerweise, also ich war vorher in der Altenpflege und hatte da wirklich, wollte da raus und durch mein Kind habe ich dann einfach neuen Mut geschöpft und habe dann nochmal einen neuen Weg eingeschlagen. Ja, super. Also Abitur nachgemacht im Abendgymnasium. Sage ich immer wieder, auch immer wieder gerne, habe ich immer hohen Respekt vor. Viel mehr Respekt als vor den Leuten, die sowieso irgendwie auf dem Gymnasium sind. Nee, nicht auf dem Abendgymnasium. Also es war schon so eine... Aber nachträglich, du hast es nachträglich gemacht. Genau. Das ist dann schon, da muss man schon wirklich ran und da muss man auch wollen und das durchziehen. Genau. Und ist dann noch weiter was geschehen nach dem Abitur? Ja, Studium. Studium, ach so, ja, weiß ich ja nicht. Und was hast du oder was studierst du oder hast du studiert? Lehramt. Und ich bin jetzt im Referendariat, also ich bin jetzt bald fertig. Na, aber so Respekt. Also ja. 9-jährige Tochter, alleine großgezogen, Abitur nachgemacht, Studium gemacht und auch jetzt bald vor dem Berufseintritt. Sensationell. Ja, Respekt, auch. Respekt. Und durch meine Maus. Also die gibt mir auch Kraft. Ne? Ja. Das ist schon schön. Und deswegen alles damit an, mit der Geburt, mit deinem Einspann. Lass uns doch noch über das Thema Männer sprechen. Gab es denn auch mal einen Mann in diesen 9 Jahren? Ja, viele. Ach, viele? Also eine Kostverächterin ist Anne dann auch nicht. Nee. Aber noch keine große Liebe, dass es nochmal zu einer längeren Beziehung gekommen ist, oder? Doch, aber nicht so zufriedenstellend. Also er ist älter und er will nicht heiraten, er will seine eigene Wohnung. Ach, immer diese Individualisten. Mann. Und ich will zusammenziehen, ich bin jung und ich will heiraten. Aber das läuft noch, ihr seid noch miteinander verbunden im Moment. Ja, der tut mir auch gut. Und wie alt ist er denn? Er wird jetzt 55. Ja, das ist schon ein guter Unterschied, ne? 30 ja, das macht es auch schwer. Ja, aber er ist und auch. Er hat auch nicht so Bock auf Kind und so. Also es macht schon schwer, aber ich kann ja nicht von einem Mann verlangen, dass er mein Kind liebt. Ja, solange er es respektiert, ist das ja okay. Ja, aber schöner wäre es schon, ne? Wenn er sie auch lieben würde. So richtig. Ja, stimmt. Das ist natürlich toll. Ja, klar, der ist in einer ganz anderen Lebensphase als du und hat dann wahrscheinlich auch ganz andere Vorstellungen. Und seine Tochter ist schon 18 genau. Und die hat er adoptiert aus Sri Lanka und fühlt sich besonders verantwortlich. Und ja. Ich glaube, die würde enorm, die würde verletzen, wenn er meine Tochter annehmen würde. Was ja natürlich albern ist, ne? Letztendlich, ja. Also, wie auch immer, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und mir diese dir sagen. Die Geschichte erzählt hast. Dass du nicht schon früher mal angerufen hast. Ja, ich habe, also es ist ja zufällig, dass ich jetzt vorm Geburtstag, ne, gucke ich dich und ja. Ich meine, sowas, ich kann ja nicht irgendwann anrufen und sagen, nein, du hast recht, das passt heute. Ja, genau, heute passt es natürlich perfekt. Wie heißt die Kleine? Annemarie. Annemarie, wie schön. Dann grüß mal Annemarie recht herzlich, unbekannterweise von mir. Mach ich. Und bestell dir ganz viel Glück und nur das Beste. Du, vielleicht magst du ihr eine Auto, vielleicht können wir eine Autogrammkarte haben. Sehr gerne, dann rufe ich dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Oh, das wäre schön. So machen wir es. Dann wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Geburtstag mit deiner Tochter. Danke sehr. Tschüss. Das ist ja eine nette Geschichte. Morgen heißt unser Thema übrigens, ich habe mich angesteckt. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich mit einer besonderen, exotischen oder auch gar tödlichen Krankheit angesteckt haben. Jetzt geht es noch weiter mit einer freien Themennacht und ich begrüße herzlich die Alisa. Alisa ist 31. Hallo Alisa. Ja, hallo Domian. Alisa, um was geht's bei dir? Ja, ich hatte vor 3 Wochen eine Operation. Ich bitte dich, den Ton wegzuschalten. Vom Ach so. Radio oder vom Fernsehen. Okay. Ja. Eine Operation. Eine Operation. Und zwar, ich wurde an einer Zyste operiert, also die auf der rechten Eierstock war. Hm. Und haben die Ärzte dann auch entdeckt, dass die linke Seite halt ziemlich schlimm betroffen war. Und zwar halt mit einem Tumor, der bösartig war. Oh. Da müsste halt, also ich musste mich nach 4 Tagen sofort nochmal ins Krankenhaus melden und da wurde ich also am linken Eierstock nochmal operiert, mhm, und zwar indem der rausgenommen wurde. Ja. Und zwar, ich habe seitdem auch starke psychische Probleme, also es hätte auch schlimmer ausgehen können, also die... Also die Operation erstmal als Operation ist gut gelungen. Ist gut gelungen, mhm, also da bräuchte, da ist keine Chemotherapie mehr notwendig. Hat man dich sonst wahrscheinlich auch rundherum untersucht, es gibt keine Streuung, gar nichts, nein, ne? Nein, ja, gar nichts, also das müsste halt sicherheitshalber also entfernt werden, damit das halt also einfach, damit ich also... quasi eine Sicherheit auch für mich und Das haben sie also einfach nicht so drin lassen können. Mhm. Ne? Aber die Seele und die Psyche, da wolltest du gerade auf zu sprechen kommen. Ja, und zwar, ich habe da ein Problem jetzt mit meinem Mann, dass er, also davor hatte ich einen Streit mit ihm und er hat ja auch Unterstützung von seiner Mutter bekommen, indem sie zu uns jetzt 4 Monate zu Besuch ist und dass sie auch viel Einfluss auf ihn macht. Und wir haben uns danach nochmal getroffen. Also er hat mich quasi im Krankenhaus gar nicht besucht. Also wir leben 9 Jahre zusammen. Moment, der hat dich nicht im Krankenhaus besucht, obwohl du so eine doch recht schwere Operation hinter dir hattest? Genau. Also er hat sich gar nicht blicken lassen. Wir hatten nicht mal angerufen oder so. Warum nicht? Das weiß ich nicht. Also Wie ist das heute zwischen dir und ihm? Das ist genauso. Also der schweigt, der hat sich seitdem auch nicht mal gemeldet. Ich weiß nur von den Freunden. Wie gemeldet? Ihr wohnt doch zusammen. Wir wohnen nicht zusammen. Also ich bin jetzt vorübergehend zu meiner Mutter geflüchtet. Ja, was ist denn da los mit ihm? Er muss doch irgendwas gesagt haben. Ist es jetzt, hängt es definitiv mit der Erkrankung zusammen? Das weiß ich natürlich nicht. Also ich glaube nicht, dass er also genau weiß. Also er hat ja natürlich bestimmt von den Freunden oder so erfahren, weil die wissen es halt, also was mit mir los ist, dass er halt von denen erfahren hat, also wie es mir geht und was bei mir gemacht worden ist. Also ich sage es mal ganz, ganz provokant. Hältst du es für möglich, dass er denkt und sagt, sie ist keine richtige Frau mehr? Ja, also ich denke schon, weil bei uns, also ich komme ja ursprünglich aus Bosnien, aus Jugoslawien und zwar da ist bei uns so, wenn die Frau halt also irgendwie an diesen Frauen hat, Sachen halt operiert worden ist, dass sie nicht mehr vorwärtig ist, also die wird dann nicht mehr als ganze Frau angesehen. Das finde ich absolut schlimm, muss ich gleich mal sagen. Ja. Das finde ich absolut schlimm. Du bist genauso. Ja, das kann ja jedem passieren und er wusste halt von Anfang an, also dass bei mir halt also einiges. Ja, ja. Weißt du, halt ein ordentlicher. Schief läuft. Also seit ungefähr 4 Jahren hatte ich also mächtige Probleme, also mit meinem Unterleib und andauernde Entzündungen und solchen Sachen. Und das wusste er. Er wusste halt davon. Also natürlich war ich in einer ärztlichen Behandlung, aber wurde auch wenig unternommen. Also das tut mir erstmal, jetzt muss ich sagen, sehr, sehr leid. Ich finde, ein liebender und ordentlicher Ehemann muss an der Seite seiner Frau stehen, gerade auch wenn sie eine solche Behandlung hinter sich hat. das, wie man das da bei euch ansieht, wie du es gerade gesehen hast, gesagt hast, finde ich ganz schlimm. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Ja. Pass auf, Alisa, meine Sendung ist jetzt vorbei. Wir rufen dich aber sofort nochmal an, dann reden wir nochmal in Ruhe im Hintergrund, ja? Bis gleich. Tschüss. Tschüss. In der Technik, heute Nacht Uwe Petersen und morgen heißt unser Thema Ich habe mich angesteckt. Eine Radio 1 Live, der Fernsehen, 1 Festival. Bis morgen. Tschüss.